Ansteckung, Brandmauern und Bazookas. Die Erkenntnis, dass Staatsanleihen von Euro-Ländern wegen des Fehlens einer nationalen Währung spezifische Risiken mit sich bringen, begann sich, wie bereits beschrieben, erst mit Beginn der Griechenland-Krise bei den Anlegern, darunter auch den Banken, auszubreiten. Das führte nicht nur zu einer Neubewertung der Anleihen von Griechenland und anderer Euro-Länder mit besonders kritischer Entwicklung der Staatsverschuldung, sondern generell zu größerer Vorsicht gegenüber Staatsanleihen aus dem Euroraum. Eine Veränderung von dauerhaften Risikoeinschätzungen hat auf längere Sicht stets auch eine veränderte Zusammensetzung von Investitionsportfolien zur Folge. Dieser Effekt alleine hätte schon ausgereicht, um die Nachfrage nach Staatsanleihen bestimmter Euro-Länder für einige Zeit zu dämpfen, mit entsprechenden Folgen für Absatzmöglichkeiten und Zinsniveaus. Es kam aber erschwerend hinzu, dass nach den Regeln des Basler Ausschusses Anlagen von Banken in Staatsanleihen nicht mit Eigenkapital unterlegt werden müssen. Das machte Staatsanleihen zu Geldanlagen, die für Banken scheinbar besonders attraktiv waren. Die Erfahrungen seit 2009 haben diese Einschätzung allerdings geändert. Die Europäische Bankenaufsicht EBA verlangte in ihrem Stresstest vom November 2011, dass die Banken bis Mitte 2012 ihr Eigenkapital auf 9% erhöhen, um drohende Verluste aus Staatsanleihen, zum Beispiel im Rahmen der Umschuldung Griechenlands, verkraften zu können. Die Eigenkapitalquote kann eine Bank erhöhen, indem sie neue Mittel einwirbt oder den Umfang von Geldanlagen und Ausleihungen senkt. Die Banken gingen in den letzten beiden Jahren vor allem den letzteren Weg. Viele versuchten aus diesem Grunde, ihr Engagement in Euro-Staatsanleihen zu vermindern. Auch dies bewirkte bei vielen Anleihen fallende Kurse und steigende Zinsen. Schließlich wurden die fortgesetzten Diskussionen um den Kurs der Finanzpolitik einzelner Euro-Staaten und der offenkundige Misserfolg immer neuer Rettungsgipfel zu einem eigenständigen Belastungsfaktor und nährten Zweifel am Fortbestand des Euro, die insbesondere in der angelsächsischen Presse geschürt wurden. Das Ergebnis von Anleiheauktionen der Euro-Länder wurde intensiv beobachtet und teilweise mit panischen Untertönen kommentiert. Die Banken hatten wachsende Scheu, einander am Interbankenmarkt Geld zu leihen, und legten überschüssiges Geld lieber zu niedrigen Zinsen, aber sicher, bei der EZB an. Diese Tendenz hält auch im Frühjahr 2012 noch an. Es gab auch wachsende Schwierigkeiten für europäische Banken, sich Dollar zu beschaffen, weil Banken außerhalb des Euroraums bestrebt waren, ihre Euro-Positionen abzubauen. Diese Entwicklung machte die Verbesserung des Vertrauens in die Entwicklung der Staatsfinanzen der Euro-Länder immer dringlicher. Im November 2011 äußerte dazu der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium: Die gegenwärtige Krise hat sich bislang weitgehend als Krise der Staatsfinanzen verschiedener Euro-Staaten ausgeprägt, die erhebliche Rückwirkungen auf die Funktionsweise der Finanzmärkte entwickelt hat. Die Krise der Staatsfinanzen ist im Wesentlichen auf Strukturprobleme der Mitgliedstaaten zurückzuführen. Die massiven Rückkopplungen zwischen Staatsfinanzen und Finanzmärkten nähren die Befürchtung, dass ohne durchgreifende wirtschaftliche und politische Reformen das Eurogebiet in seiner jetzigen Form keinen fortdauernden Bestand haben könnte. Die EZB zeigte sich alarmiert. In ihrem Bericht zur Finanzstabilität vom Dezember 2011 stellte sie 4 Schlüsselrisiken für die Finanzstabilität im Euroraum heraus. Ansteckung durch negative Rückkopplungen zwischen den Problemen der Staatsfinanzen, des finanziellen Sektors und dem Wirtschaftswachstum. Refinanzierungsengpässe im Bankensektor der Eurozone. Konjunkturrückgang, wachsende Kreditrisiken für die Banken und die negativen Folgen einer restriktiveren Kreditvergabe. Ungleichgewichte zwischen den großen globalen Volkswirtschaften und das Risiko einer scharfen Verlangsamung des globalen Wachstums. EZB-Präsident Draghi warnte am 19. Dezember 2011 vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments gar vor einer neuen Bankenkrise und die EZB entschloss sich zu dem ungewöhnlichen Schritt, den Banken für 3 Jahre unbegrenzt Geld zum jeweils gültigen Zinssatz der Notenbankrefinanzierung zu leihen. Auf diese Weise wurden den Banken am 21. Dezember 2011 489 Milliarden Euro und am 29. Februar 2012 nochmals 530 Milliarden Euro für 3 Jahre verliehen. Damit wurde den Banken sowohl die Vergabe von Krediten an Private als auch der Ankauf von Staatsanleihen, zumindest von kürzer laufenden, erleichtert. Das war zwar nicht die vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft geforderte durchgreifende und wirtschaftliche und politische Reform des Eurogebiets, aber immerhin eine handfeste Wegzehrung für die bedrängten Kapitalmärkte auf dem Weg dorthin. Als Ergebnis sanken die Zinsaufschläge für Anleihen von Spanien und Italien gegenüber deutschen Bundesanleihen deutlich. Die Märkte beruhigten sich. Gleichwohl hielt der Druck insbesondere im angelsächsischen Raum an. Dort wurde immer wieder gefordert, die Bazooka einzusetzen bzw. die Brandmauer zu verstärken, indem das ESM-Volumen erhöht wurde. Der Umstand, dass vor allem Deutschland beim zweiten Hilfspaket für Griechenland die Konditionalität verschärfen wollte, galt als Angriff auf die Solidarität im Euroraum. Die eingetretene Entspannung an den Märkten wird aber von vielen Unternehmen, Banken und Versicherungen im Frühjahr 2012 noch als künstlich und fundamental fragil wahrgenommen. Deshalb wappnen sich mehr Banken und Unternehmen mit Vertragsklauseln gegen einen Zerfall der Eurozone und gestalten ihre Anlage- und Refinanzierungspolitik möglichst so, dass bei einer Rückkehr zu nationalen Währungen keine Bilanzierungslücken entstehen. Über all diesen Sorgen gerät leicht der Kern der Probleme in Vergessenheit. Gegen einen staatlichen Schuldner gibt es nur dann Misstrauensbekundungen der Märkte, die sich in steigenden Zinsen und Spekulationswellen äußern, wenn dieser seine Finanzen nicht im Griff hat. Dies ist aber immer ein Ausdruck politischen Versagens. Dagegen helfen weder Brandmauern noch Bazookas. Deshalb machen die Banken und die Märkte immer wieder Druck auf einen Haftungsverbund für Staatsanleihen, der den gesamten Euroraum umfasst.